wie ein Arzt. Dr. Anton. Guten Tag. Und bitte euch um Aufmerksamkeit. Aber immer. Putzt euch eure Zähne nur sehr gründlich. Dreimal täglich. Sonst sind die dritten Zähne nicht mehr weit. Super blöden weiße Zähne. Jeden Tag drin trock. Jede Woche in die Sauna. Mensch, da nimmst du ab. Super blöden weiße Zähne. Jeden Tag drin trock. Jede Woche in die Sauna. Bei Dr. Anton und sage euch, Bewegung ist gesund. Wer den ganzen Tag nur voll herumhockt, der wird dick und fett und kugelrund. Ich bin Lehrer Fritz, der Pädagoge, und sage euch, das Lernen macht euch krank. Die nächsten Ferien gibt's zum Glück schon morgen. Dann geht's den Kindern besser, Gott sei Dank.